Moin Moin, hier ist Oldenburg, deine Stadt, eure Stadt, unser aller Stadt. Ich hau mir gerade ein paar vegane Chicken McNuggets in den Mikrowellengrill und hoffe, dass sie was werden. Aber ich denke mal schon, man muss ja nur die Packung aufreißen und das Gedönse reinschieben. Neues Jahr, neues Glück. Ich begrüße erstmal meinen Flügelmann Frankie aus Bockum und ja, neues Jahr, neues Glück und naja, mal gucken, was jetzt die nächste Zeit auf uns zukommt. Scheiß Corona und naja, ob das irgendwann mal besser wird, wer weiß. Ne? Hatte zwar schon längere Zeit mal versprochen, einen neuen Podcast zu machen, aber irgendwie fehlt mir die Zeit dazu und die Inspiriert. Ich bin nicht inspiriert, oder wie man das nennt. Ich kriege das Wort nicht raus. Scheiß da und drauf. Naja, das ist erstmal nur eine neue Testaufnahme und mal gucken, wie das neue Intro ankommt und so. So, ich warte jetzt auf meine veganen Chicken McNuggets und wollte nur mal mein neues Intro ausprobieren und ausprobieren. Und naja, bleibt mir gewogen und es kommt einiges auf uns zu in den nächsten Wochen, Monaten. Ihr dürft gespannt sein. Ciao!